die Sterne kann ich es leuchten sehen. Ein Schloss in weiter Ferne, dessen ich nicht versteh. Wie eine fremde Macht zieht es mich magisch an. Eine vollkommene Pracht, der ich nicht widerstehen kann. Wohl stets in meinem Leben ich auf der Suche bin. Nicht von dort.